She was away in Italy at Bible school. Sie war jetzt in der Bibelschule in Italien. And then she was in a few countries on the mission field. Und in einigen Ländern war sie im Missionsfeld. And she's going to just share a few words. And before that, she was a very successful businesswoman at IBM. Und davor war sie eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau bei IBM. She gave it all up. Und sie hat das alles aufgegeben. Yeah, for the kingdom. Für das Königreich. So, Rebecca. Good morning, everybody. Guten Morgen zu alle zusammen. It's a privilege for me to share with you a little bit about my time last year in Italy. Es ist ein Privileg für mich, euch ein bisschen was von der Zeit in Italien zu erzählen. Thank you for the introduction. Danke für die Einleitung oder für die. Yeah, I just like to add that I'm from Germany. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich aus Deutschland bin. And came here 4 years ago. Ich bin seit 4 Jahren hier. And God really changed my life here in Vienna during my time. Und Gott hat mein Leben in Wien durch diese Gemeinde verändert. And as Mary already said, 2 years ago, God called me out of my business career. Und wie Mary schon erwähnt hat, hat Gott mich vor 2 Jahren aus meiner Business-Karriere rausgeholt. And challenged me to entrust my life to him completely and my plans. Und hat mich herausgefordert, mein Leben ihm ganz und gar hinzugeben, ihm damit zu vertrauen. So I worked at the International Christian School for 1 year after that, doing what I knew best. Deswegen habe ich ein Jahr in der International Christian School gearbeitet und dort getan, was ich am besten machen kann. Yeah, which was human resource management. Das war Human Resources, also Personalbetreuung. Yeah, and then 1 year ago, God clearly spoke to me to go to Bible college. Und vor einem Jahr hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, ich soll in die Bibelschule gehen. And give up even that last security of financial provision and yeah, just knowing what I'm doing. Und selbst diese letzte finanzielle Fürsorge oder ja, Vorsorge eben hinter mir zu lassen. We sang earlier, you give and take away. Wir haben am Anfang gesungen, du gibst und nimmst wieder weg. And that really spoke to me because with all the things that I gave up for the Lord, he gave me so much more back. Und das spricht sehr zu mir, weil all das, was ich für Gott aufgegeben habe, er hat mir umso mehr wieder zurückgegeben. During that year in Italy, he really gave me more passion for his word. In diesem Jahr in Italien hat er mir viel mehr Leidenschaft gegeben für sein Wort. And he just gave me the gift of a year set apart for him. Und er hat mir dieses Geschenk gemacht, dass ich wirklich ein Jahr mir Zeit nehmen kann, wo ich mich auf ihn fokussiere. Without distractions, no secular music, no TV, no movies, no ohne nothing. Ohne Ablenkungen, ohne weltliche Musik, ohne Fernsehen, ohne Filme und so weiter. And that was really refreshing. Und das war sehr erfrischend. But the deepest lessons I learned, I would say, were in sharing life with other people. Aber das, was ich am meisten lernen konnte, war, dass ich mein Leben mit anderen Menschen teile. With no privacy, 10 girls in one apartment. Ohne Privatsphäre, weil ich mit 10 Frauen in einem Apartment gewohnt habe. And 4 girls in one room. 4 Frauen in einem Zimmer. And I really learned that my identity needs to be in him, otherwise I will not withstand the storms of life. Und ich habe erkannt, dass meine Identität in ihm sein muss, weil sonst würde ich die Stürme des Lebens nicht überstehen. If I think I'm a good leader and want to tell everyone what to do, then it's going to come right back in my face. Und wenn ich denke, ich bin eine gute Leiterin und ich erzähle jetzt allen, was sie zu tun haben, dann wird das direkt auf mich zurückprallen. So God challenged me deeply, but showed me the fruit of the pains of the first semester in the second semester. Und Gott hat das eben mir mitgeteilt und hat mir eben auch die Früchte. The fruit of the pains of the first semester. Früchte des Schmerzes des ersten und zweiten Semesters gezeigt. Because he gave me more freedom in dealing with whatever situation. Weil es hat mir mehr Freiheit geschenkt, mit jeder Situation umzugehen. Yeah, and also we had quite a few missions trips with the Bible school. Wir hatten mit dieser Missionsschule auch einige Missionsreisen. And for example, in the last 2 months, I went to Portugal and Brazil. Also brought you some impressions. On photos. Also in den letzten 2 Monaten gingen wir nach Portugal und nach Brasilien unter anderem. So we served in very practical ways, like in the garden. Wir haben auf sehr praktische Art und Weise gedient, wie zum Beispiel im Garten. We led worship, did soccer outreaches. Wir haben die Anbetung geleitet, wir haben so Fußball-Evangelisation betrieben. We taught children English. Wir haben Kindern Englisch beigebracht. Or we encouraged the pastors and missionaries that were laboring pretty much by themselves. Oder wir haben die Pastoren und Missionare ermutigt, die da eben auf sich allein gestellt arbeiten. And at the same time it was all discipleship going on with the team. Und die ganze Zeit gab es aber auch diese Jüngerschaft innerhalb des Teams. And so On this slide, you also see one picture, two pictures on the right side of a mission trip that I did 3 years ago. Auf dieser Folie seht ihr zur Rechten die zwei Fotos von einer Missionsreise, die ich vor 2 Jahren gemacht habe. Drei Jahre. Ja. To Ohio in the U.S. Nach Ohio in den Vereinigten Staaten. And I'm talking about that because my next step is going to be God is bringing me back there to Ohio in August. Und warum ich die da habe, ist, weil eben der nächste Schritt, den Gott mich führt, ist, bringt mich zurück nach Ohio. Because he clearly told me that I need to be even more grounded in his word of truth. Weil er zu mir gesprochen, gesagt, ich muss noch stärker verwurzelt werden in sein Wort der Wahrheit. And so the next 2 years I'm going to study a master of ministry. Deswegen werde ich so einen Master im Dienst oder im Ministry studieren oder machen. Basically finishing the theological studies, but putting it into practice for ministry. Das heißt, einerseits die theologischen Studien abzuschließen, aber auch in die Praxis hineinzugehen, in den Dienst. Yeah, and that'll be at Cedarville University in Ohio. Das wird auf der Universität sein in Ohio. And that leads me to my vision for the future in general. Und das führt mich allgemein in meine Vision für die Zukunft. And you just see a few points on the slide, which I can't go into in detail right now, but und ihr seht halt meine Vision hier innerhalb von ein paar Punkten auf dieser Folie, die ich nicht so sehr ins Detail gehen kann. Just to explain to you that I think the passion God really gave me is for the truth of the gospel. Nur um es kurz zu machen, die Leidenschaft, die Gott mir gegeben hat, die betrifft die Wahrheit des Evangeliums. And to share around the world how it makes us free. Und auf der ganzen Welt zu erzählen, wie uns das freisetzt. Not just to unbelievers to become saved. Nicht nur Ungläubigen, damit sie errettet werden. But also for us to withstand the storms of life and to rebuke lies or things that are thrown at us that are not according to his will or his word. Sondern auch für Christen, damit wir die Stürme des Lebens überstehen können und dass wir Lügen abstreifen können, die uns hindern. Especially there are so many false teachings creeping into the church. Zum Beispiel gibt es so viele falsche Lehren, die langsam in diese Gemeinden einsickern, die mich sehr zornig machen, because they don't represent the heart of God. Weil sie nicht das Herz Gottes widerspiegeln, wiedergeben. And that's why I want to follow God's calling to be equipped to the point that I can equip others. Deswegen möchte ich eben Gottes Ruf folgen, dass ich so sehr ausgerüstet bin, damit ich andere ausrüsten kann. And how's that going to look practically? I have a vision to be part of a school of ministry in the future. Und wie das praktisch ausschaut, ist, dass ich gerne in einer Schule arbeiten will in der Zukunft für Dienst. That equips people to go out on the mission field. Die Leute ausstattet, ins Missionsfeld zu gehen. Yeah, and also just grounds them in the truth. Und sie wirklich in die Wahrheit wurzelt. So, all this to say, to give you this little insight of my life and where I'm at. Und ich erzähle euch das alles, damit ihr ein bisschen Einblick in mein Leben habt und wo ich gerade stehe. Is that it's really a walk of faith and it's not always easy. Und es ist wirklich ein Glaubenswandel und es ist nicht wirklich einfach. Especially now that I'm going to the US and you probably know how expensive it is to study in the US. Vor allem jetzt, wo ich in die Vereinigten Staaten gehe und ich nehme an, ihr wisst alle ungefähr, wie teuer es ist, in den Vereinigten Staaten zu studieren. Yeah, and I don't have the money together yet and und ich habe das Geld noch nicht zusammengespart. I just want to ask you to pray if the Lord wants you to support me in prayer, because that's the most important that I need. Und falls ihr mich unterstützen wollt, dann bitte ich euch, dass ihr mich im Gebet unterstützt, weil das ist das Wichtigste. And maybe if he puts it on your heart to support me monthly or with a one-time gift. Oder falls er es euch ins Herz legt, dass ihr mich entweder monatlich finanziell unterstützt oder mir halt einmalig mich finanziell unterstützt. So, because I want to know you and I want to know who you are, I'm going to be at the door later, just passing out these flyers with the info that was on there, in case you're interested to get in touch with me. Weil ich euch gerne kennenlernen will, werde ich später dann bei der Tür warten und ich gebe diese Flyer aus, weil diese Informationen draufstehen. But what I want you to stick with you. Aber was ich gerne will, dass ihr euch behaltet, ist, is that if you surrender your life to God, ist das, wenn ihr euer Leben Gott unterwerft, you're going to gain so much more. You'll never be disappointed. Dann werdet ihr so viel mehr bekommen und ihr werdet nie enttäuscht sein. Thank you. Danke. That is exactly the vision of our church. Das ist exakt die Vision unserer Gemeinde. Come, komm, grow, wachse and go. Und geh wieder. Go fulfill God's will. Geh und erfülle Gottes Willen. And if you wanna work with us, wenn du mit uns zusammenarbeiten come, willst, grow and keep working with us so people can go, that's great. Und so komme, wachse und arbeite mit uns, sodass andere Leute wieder ausgesandt werden können. Then praise the Lord. Und preist den Herrn. But the more people that go, the more people God will send. Aber je mehr Menschen gehen werden, desto mehr Menschen wird Gott senden. If God wants you to go help another church in the city, then be obedient. Wenn Gott will, dass du eine andere Gemeinde in der Stadt unterstützt, dann sei gehorsam. Right? It's all his kingdom. Es ist sein Königreich. Okay, you notice the banners here. Euch sind schon diese Plakate aufgefallen oder diese Banner? That was our first Saturday seminar. Das war unser erstes Samstagsseminar. And we have 12 banners. Und wir haben soweit 12 Plakate. They're not all finished. Sie sind nicht alle fertig. The first ones we did were interesting, and then as people came, people got ideas from other people, and then they got better and better. Also die ersten paar, die wir gemacht haben, die waren so interessant, aber je mehr wir gemacht haben, desto mehr haben sich die Leute gegenseitig inspiriert und sie sind besser geworden. These sticks are removable. Diese Stäbe, die kann man rausnehmen. You know, you can bring a long one and then you can change it to a short one. You also kannst du zum Beispiel einen langen Stab nehmen und dann später ihn gegen einen kürzeren austauschen. When you go on the U-Bahn, you can pull it out and wenn then you in die can U-Bahn put it back steigst, in. Kannst du es rausnehmen und dann, wenn du im Freien bist, wieder reinstecken. And so on Friday, we're going to have to have we're going to have to do this seminar every weekend until the March. Und wir werden dieses Seminar jetzt jedes Wochenende haben müssen bis zum Marsch. On Friday, Friday afternoon, if the guys want to come and help me make the frames. Also wenn am Freitag vielleicht ein paar Männer kommen wollen und mir helfen wollen, diese Rahmen zu bauen. And on Saturday starting at 9, if you want to come and make a banner. Und am Samstag um 9, wenn du kommen willst und vielleicht auch so ein Transparent machen willst. The last march was such a kind of disappointment. Der letzte Marsch, der war so enttäuschend. That some churches don't want to come this time. Dass einige Gemeinden dieses Mal nicht kommen wollen. And I saw the banner that they were using. Und ich habe diese Schilder gesehen, die sie verwendet haben. It was just about 2 meters long and about 30 centimeters high, and they were just walking down, you know. And I thought, are you kidding? 2 Meter lang, 30 Zentimeter hoch, und da sind sie so die Straße runtergegangen. I said, let me be in charge of the banners. We'll make some banners. Und ich habe darum gebeten, dass ich bitte für diese Schilder verantwortlich sein kann. The front banner, I want 1 meter high by 4 meters across. Also das Schild in der ersten Reihe, das soll 4 Meter lang sein und 1 Meter hoch. Be carried by 6 guys. Jesus liebt Österreich. Das soll von 6 Männern getragen werden oder 6 Personen getragen werden. Und drauf steht, Jesus liebt Österreich. 2 kilometers away. Dass man von 2 Kilometern weit lesen kann. We're gonna make huge banners. Wir werden große Schilder machen. The picture in my mind is like the march is like a pincushion. You know, it's like a porcupine of banners. Also ich will, dass das wirklich der Marsch so aussieht, wie ein Stachelschwein voller Schilder. And starting in August, I'm going to start to invite the other churches to come here on Saturdays and make banners. Und im August will ich gerne die anderen Gemeinden einladen, dass sie hierher kommen. Um diese Schilder zu basteln. So I'd like to have our church finish all of our banners by the end of July. Das heißt, dass unsere Gemeinde soll bitte ihre Schilder bis Ende Juli fertig haben. And we just hang them all over the chapel that it looks like a warehouse for banners. Und ich möchte, dass sie überall in dieser Halle aufgehängt werden, dass es so wie ein Einkaufsgeschäft für Plakate ausschaut. First we just fill the whole stage so you can't see anything but banners. Und zuerst füllen wir die Bühne, dass man nichts mehr außer diesen Schildern lesen kann oder sehen kann. Then we take a picture and we send it to the other churches and we say, come and make banners. Und dann machen wir davon ein Bild und schicken es den anderen Gemeinden und bitten sie, dass sie kommen, um Schilder zu machen. And every one is a work of art. Und jedes ist ein Kunstwerk. Just look at every different one. It's somebody's love letter to the world about Jesus. Also schau dir jedes einzelne an und das ist immer wirklich der Liebesbrief von einer Person für Jesus, dass er der Welt zeigen will. Aramaic, we got Chinese. Wir haben Chinesisch, wir haben Aramäisch. We don't have any Korean yet. Wir haben noch keine Koreanischen. We don't have any Czech or Slovak or Croatian. We need a lot more languages. Wir brauchen viele verschiedene Sprachen. And if our church can come up with 300, wenn wir mit unserer Gemeinde fertig sind, dann haben wir es um 300. And then we help the other churches. Und dann helfen wir den anderen Gemeinden. So we can make 1000 frames. So dass wir ca. 1000 Rahmen brauchen. All different sizes. Verschiedenen Größen. And if we make an assembly line, it goes really fast. Und wenn wir so eine Kette aufbauen, dann geht das ganz schnell. Snip all the pieces of wood for 100 and just start assembling. Dass man so 100 Holzstücke vorschneidet und dann beginnt man sie zusammenzubauen. The next ones we're going to paint the frames white before we put the net on it. Also bei den nächsten wollen wir jetzt erst diese Rahmen weiß malen, bevor wir dieses Netz drauf spannen. We're getting more and more ideas. Also wir haben bekommen immer mehr und mehr Ideen. You see that the bigger letters are better. You can see them far away, further away. Man erkennt, dass die größeren Buchstaben besser sichtbar sind. Though they're all fine, because some people can't see from far away. They'll be close and they'll see close. Aber es ist alle okay, weil manche Leute sehen nicht von so weit weg. But so Friday afternoon, if you're a guy, you want to help me. Put them together. Just sign up at the info center. Also Freitagnachmittag, wenn du als Mann mithelfen willst, dann trag dich bitte beim Infocenter ein. Let's say at 1 o'clock. Um 13 Uhr. Yeah. And on Saturday, starting at 9, you can work the whole day. Und am Samstag ab 9, da kann man den ganzen Tag arbeiten. Sign up, because if there's 50 people coming, I have to get more tables. Und bitte tragt euch ein, weil wenn 50 Leute kommen, dann brauchen wir mehr Tische. I don't care how many can we can work on the floor, you know, just come. Wir können auch am Boden arbeiten, komm einfach. 100 people would be great, we work the whole chapel, it'll be awesome. Also wenn 100 Leute kommen und die ganze Halle voll ist, dann ist das auch großartig. Faster we make them, the better. We can send pictures to the... I'm telling you, our church, we can ignite the whole banner thing. Our church. Also je mehr Schilder gemacht werden, desto besser ist es. Und diese Gemeinde, die kann diese ganze Schilderbastelei entzünden. When we come marching down, it's going to be like a porcupine... pincushions of banners. People are going to be reading them. It's like, who are these people? Und wenn wir dann die Straßen entlang marschieren, dann schauen wir aus wie so ein Stachelschwein voller Schilder oder so Nadelkissen. Und jedes von denen erfordert so viel Arbeit. Who would do this? Wer würde sowas machen? Right? We would do it. Aber wir würden das machen. Okay, so sign up at the info center. Tragt euch bitte beim Info Center ein. And get your banner in early. Und bau dein Schild frühzeitig. Okay. It's going to be an awesome time. Es wird eine großartige Zeit. I'm telling you, this march can rock the country. Ich sage euch, dieser Marsch kann das Land erschüttern. The cardinal just sent a letter to the Catholics to come. Und der Kardinal hat ihm einen Brief an die Katholiken ausgeschickt, dass sie eben auch teilnehmen sollen. I have the letter at home. Ich habe diesen Brief zu Hause. And if you're not so comfortable with that, wenn dir das nicht so angenehm ist, it's okay. Dann ist es in Ordnung. Make a bigger banner. Mach ein größeres Schild. And say what you want to say. Und schreib drauf, was du sagen willst. Make a bigger banner, carry a bigger banner, and say it's all about Jesus. You know. Dann mach ein just größeres Schild, wo drauf steht, es geht we nur um make Jesus. Everything positive. Wir machen alles positiv. In the Regenbogenmarsch. In diesem Regenbogenmarsch. Only one out of 40 to 50 people were strange. War nur einer von 40 Menschen. Right? Everybody was kind of normal. I walked right through the whole thing. Sonst waren die Menschen alles sehr normal und ich bin dann and then there's like a strange satanic kind of person, another strange looking weird person. Yes. Also es waren manchmal so Leute da, die es wirklich merkwürdig but waren. But you know what? They didn't care. They just, well, okay, got a strange one with us. Aber sie haben sich nicht drum geschert. Die haben einfach gedacht, okay, wir haben jetzt eine merkwürdige Person bei uns. And from the whole realm of Christianity, there's going to be a few strange Christians. Und in diesem Ganzheit der christlichen Gemeinde werden auch ein paar merkwürdige Leute probably dabei sein. A few will have signs like, go to church. Ein paar werden vielleicht so Schilder haben, wo drauf steht, geh in die Gemeinde. But you know what? If we have a lot of great signs, aber wenn wir viele großartige Schilder haben, then that sign will take on another color. Dann wird dieses Schild eine andere Farbe haben. After they see all of ours, they'll say, yes, I should go to church. Yes. Wenn sie all die yes, anderen yes. Schilder sehen, wenn sie denken, ja, ich sollte wirklich in die Gemeinde gehen. Okay, so let's be a part of it. Lasst uns dran teilnehmen. Amen. Amen. Okay, Father, bless these words, I pray. Vater, ich bitte dich, dass diese Worte jetzt segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Do you want to stand for a moment and just change your position? Shake someone's kurz hand? Kurz mal aufstehen, euch auslockern, right? Jemand das Hand schütteln. Okay, let's go to slide 17 first. We're talking about moral light versus spiritual light. Wir sprechen über moralisches Licht gegenüber geistlichem Licht. And Jesus said these words. Und Jesus hat folgende Worte gesagt. No one sews a patch of new cloth on an old garment. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Otherwise, a worse tear results. Sonst entsteht ein schlimmerer Riss. No one puts new wine into old wineskins. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Otherwise the wine will burst the skins and the wine is lost. Sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein verdirbt. And the skins as well. And one puts new wine into fresh wine skins. Und die Schläuche ebenso, aber neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Moral light versus spiritual light. Das moralische Licht gegenüber dem geistlichen Licht. The teachings of Jesus cannot, you cannot receive them in an old wineskin. Du kannst die neuen oder die Lehren Jesu nicht in einem alten Weinschlauch reinbringen. You cannot be a moral person alone and follow Jesus. Wir können nicht nur eine moralische Person sein, um Jesus zu folgen. Because his teachings will kill you. Weil seine Lehren werden dich töten. Because his teachings are too high for the natural man. Weil seine Lehren sind zu hoch für den natürlich gesinnten Menschen. Love each other as I've loved you. Liebt einander so wie ich euch liebe. And then you forget the second part and you think, okay, I'm gonna try to love someone like Jesus loves. Man vergisst dabei den zweiten Teil und ich denke mir, okay, ich liebe jetzt jemanden so wie Jesus mich liebt. But Jesus loved us. Aber Jesus hat uns so geliebt. With the love of the Father. Mit der Liebe des Vaters. Flowing through him. Die durch und durch fließt. And we don't get it. Und wir verstehen das nicht. We just think that spirituality is a high form of morality. Wir denken, dass Geistlichkeit ist nur eine hohe Form der Moralität. And we have a moral mindset. Und wir haben diese moralische Gesinnung. That says God wants me to become good. Und wo wir uns sagen, Gott will einfach nur, dass ich gut bin. God's taking bad people and making them good. Gott nimmt schlechte Menschen und macht sie gut. Yeah, he does that. Er macht but das that's, auch. That's not the primary thing. Aber das ist nicht die höchste Priorität. We become better. Wir werden besser. But that's not God's goal is not to make us good people. Aber Gottes Ziel ist es nicht gute Menschen he zu machen. He wants us to become godly people. Er will, dass wir gottgefällige he Menschen wants werden. Us to become supernatural people. Er will, dass wir übernatürliche Menschen werden. Let's go to the first slide. When we look at spirituality, wenn wir uns Geistlichkeit anschauen, and we see black and white. Dann sehen wir schwarz und weiß. We see verses and other verses and wir sehen Verse und we noch see mehr Verse. Good and bad wir sehen gut and we think, und schlecht. Okay, that's black, that's white. Wir sehen, da ist es schwarz, das ist weiß. And that's moral light. Und das ist das moralische Licht. Bad, this is good. Das ist schlecht, das ist gut. And we're willing to die for it. Und wir sind willens dafür zu sterben. We would even crucify Jesus. Wir würden sogar Jesus kreuzigen. Because we're so convinced that we're right. Weil wir so davon überzeugt sind, dass wir richtig handeln. But once spiritual light enters the picture, aber sobald geistliches Licht ins Bild kommt, you realize that your moral light was actually not even light, it was gray. Und du merkst, dass dein moralisches Licht nicht einmal weiß war, sondern es war grau. And this is how deceptive moral light can be. Und so täuschend kann moralisches Licht sein. Because you're convinced you're right, weil du bist überzeugt, dass du richtig handelst. But you're wrong. Aber in echt machst du es falsch. And how do I know I'm wrong? Und woher weiß ich, dass ich da falsch handle? Because there's no life. Weil es kein Leben produziert. Spiritual light has life. Geistliches Licht produziert Leben. Moral light does not have life. Und moralisches Licht hat kein Leben. Moral light can protect, but it cannot give. Moralisches Licht kann beschützen, aber es kann nichts geben. Jesus said, "The words that I speak, they're spirit and they're life." Jesus hat gesagt, die Worte, die ich spreche, die sind Geist und die sind Leben. Go to the next slide. From last week. Von letzter Woche. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis? In the New Living Translation. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. In der New Living Translation oder im deutschen Neues Leben. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? If I think I'm spiritual, wenn ich denke, dass ich geistlich but I'm bin, only moral, aber nur moralisch bin, then how great is my darkness? Dann wie groß ist meine Dunkelheit? The older brother in the prodigal son story, der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, was only moral, war nur moralisch. He was the good guy. Er war der Gute. The younger brother was the bad guy. Und der jüngere Bruder war der böse oder schlechte. And he went out and lived lawlessly. Und er ging hinaus und lebte gesetzlos. He came home, the older brother flipped out. Er kam nach Hause, der ältere Bruder ist ausgerastet. Because he was so good. Weil er selbst war so gut. But the whole story is based on this. Aber die ganze Geschichte basiert auf folgendem. The younger brother was lost. Der jüngere Bruder war verloren. The older brother was also lost. Aber der ältere Bruder war auch verloren. Not in spite of his goodness. Nicht wegen seiner Güte. Not in spite, trotz. Also nicht trotz seiner Güte. But because. Sondern wegen dessen. He was lost because of his goodness. Sondern er war wegen seiner Güte verloren. And people are trying to move from bad to good. Und Menschen probieren vom Schlechten zum Guten zu gehen. And they're totally lost. Und sie sind dabei total verloren. It's just a moral experience. Es sind nur moralische Erfahrungen. And it's all death. Und es führt alles zum Tod. 2 Corinthians chapter 3. God who made us adequate as servants of a new covenant. 2. Korinther 3. Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Not of the letter, of the spirit. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. For the letter kills. Denn der Buchstabe tötet. But the spirit gives life. Der Geist aber macht lebendig. If we just tell people what God says. Wenn wir Menschen einfach nur sagen, was Gott sagt. Without breathing life and encouragement into them. Ohne dass wir ihnen Leben einhauchen und sie ermutigen. We can kill people. So können wir Menschen töten. Paul said, who is adequate for these things? Und Paulus fragt, wer ist dem dafür ausgestattet? But God has made us adequate. Gott hat uns dafür ausgestattet. By giving us the Holy Spirit. Indem er uns den Heiligen Geist gab. This week we got a phone call. Diese Woche haben wir einen Telefonanruf erhalten. A girl that was in our church 22 years ago. Eine junge Frau, die vor 22 Jahren in unserer Gemeinde married and now lives in Germany. Die ist jetzt verheiratet und lebt in Deutschland. And last year her 16-year-old son committed suicide. Und letztes Jahr hat sich ihr 16-jähriger Sohn umgebracht. This last week, in dieser letzten Woche, her 15-year-old daughter committed suicide. Hat ihre 15-jährige Tochter Selbstmord begangen. The same way that her brother did. Dieselbe Art und Weise, wie ihr älterer Bruder es gemacht hat. So a friend of hers is paying for Mary and I to fly to Germany this afternoon. Und ein Freund von ihr zahlt Mary und mir den Flug, um dorthin zu fliegen zu ihr. To spend time with them. Um mit ihnen Zeit zu verbringen. But what do you say? What do you do? Aber was willst du ihnen sagen? Was willst du machen? Who is adequate for these things? Wer ist dafür ausgestattet? What is the right thing to say? Was ist das Richtige, was man sagen kann? Only the Holy Spirit knows. Nur der Heilige Geist weiß es. He has made us adequate as ministers of a new covenant. Er hat uns dafür bereit gemacht als Diener eines neuen Bundes. To do things that are not humanly possible. Um Dinge zu tun, die menschlich gar nicht möglich sind. And that's the whole point. Und das ist der ganze Punkt. This is spiritual light. Das ist das geistliche Licht. God has called us to live supernaturally above a moral existence. Gott hat uns zur Übernatürlichkeit gerufen, dass wir über dieser menschlichen Moralität leben. So later on we'll pray for this family and pray for us as we go. Später beten wir für diese Familie und für uns, wenn wir dorthin fahren. Look at the next slide, Romans 8. Gehen wir zum nächsten Folie, Römer 8. For what the law could not do, God did. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Sending his own son so that the requirement of the law might be fulfilled not by us, but in us. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird, nicht durch uns, sondern in uns. Who walk according to the Spirit. Die wir nach dem Geist wandeln. That means a very large part of my life. Das bedeutet ein großer Teil meines Lebens. Yes, Lord, I can't do this. Sagt aus, Herr, ich kann das nicht machen. But you can. Aber du kannst es tun. Lord, I can't handle this person, but you can. Herr, ich kann diese Person nicht ertragen, aber du kannst das. Lord, I don't have the wisdom for this job, but you can give it to me. Ich habe nicht die Weisheit für diesen Job, aber du kannst sie mir geben. It's so easy to slip from spiritual light into moral light. Und es geht so schnell, dass du vom geistlichen Licht in das moralische Licht hinabsinkst. It's not a question of if it will happen. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, just when it will happen. Sondern wann es passiert. Because it's happening to all of us all the time. Weil es passiert uns allen immer wieder. We attain to spirituality, an experience. Wir kommen in diese geistliche, ins geistliche Licht. We sense the lifting of the Holy Spirit. Wir spüren dieses Hinaufgehobenwerden durch in den Heiligen Geist. James 4. In Jakobus 4. Humble yourself in the presence of God. Du demütigst dich selbst in der Gegenwart Gottes. And he will lift you up. Und er wird dich erheben. There's a lifting. Es gibt so ein Hochheben. There's a joy. Eine Freude. That helps us to do things we would never do. Die uns hilft, Dinge zu tun, die wir sonst nie tun würden. To get involved with something we would never get involved with. Wo wir uns einbringen, wo wir sonst uns nie einbringen würden. To leave my job at IBM. dass ich meinen Job bei IBM verlasse. And my sports car and my beautiful apartment. Und mein Sportauto und meine wunderschöne and Wohnung. And my very well my very high salary. Und mein hohes Einkommen. And to do it with joy. Und um das mit Freude zu machen. Because the Holy Spirit is taking me somewhere. Weil der Heilige Geist mich wohin führt. This is spirituality. Das ist Geistlichkeit. It's not just morality. Es ist nicht nur Moralität. God is calling us to live that kind of life. Und Gott beruft uns dazu, diese Art von Leben zu führen. To walk in the Spirit. Im Geist zu gehen. And to have God do these things in us. Und dass Gott diese Dinge in uns macht. So it needs to be very much a part of my life. Also es muss ein Teil meines Lebens werden. To be honest with God. Um ehrlich mit Gott zu sein. I can't do this. Und ihm zu sagen, ich kann das nicht machen. But you can. Aber du kannst. Morality will stay in the fight and say, I have to do this. Aber Moralität, die wird da kämpfen und sagen, na, ich muss das aber machen. Because God's expecting me to do this. Weil Gott erwartet von mir, dass ich das mache. I have to love my neighbor because God's expecting me to love my neighbor. Ich muss meinen Nächsten lieben, weil Gott erwartet von mir, dass ich meinen Nächsten liebe. If Jesus could die for me, I can endure this person. Wenn Jesus für mich sterben konnte, dann kann ich diese Person auch ertragen. Doesn't that sound good? Aber hört sich das gut an? But it's just moral light. Also es hört sich vielleicht gut an, aber es ist nur moralisches Licht. I can't stand my spouse. Ich kann meinen Ehepartner nicht aushalten. But if Jesus could die for me, aber wenn Jesus für mich sterben konnte, I can live with them. Dann kann ich sie mit ihr aushalten. That's just moral light. Das ist nur moralisches Licht. Because God is not involved in that. Weil Gott darin nicht involviert ist. Spiritual light says, Lord, I'm having a difficult time. Geistliches Licht sagt, Herr, ich habe eine schwierige Zeit. But you can do this. Aber du kannst das machen. You can do what I cannot do. Du kannst das machen, was ich selbst nicht tun kann. I've realized in 37 years, und ich habe erkannt in 37 Jahren, I'm not becoming a better person. Dass ich nicht zu einer besseren Person werde. I don't know if you've realized that about yourself. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon erkannt habt. Like I am more irritable at 56 years old than I ever was. Und ich bin jetzt reizbarer mit 46 Jahren, als ich jemals davor war. I think the word is grantig, you know? Ja. Like, it's incredible. If you work with me, I'm just grantig. I can't also, even control it. Unglaublich, wenn du mit mir arbeitest, wirst du erkennen, dass ich grantig bin. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. I get irritable when people put the screw in the wrong place. It's like, what are you doing? Und ich werde grantig, wenn ich sehe, wie Leute die Schraube in die falsche Stelle reinbauen. Ich denke, was machst du da? Can't you put the screw here? You got so much room. Wenn du die Schraube hier einsetzt, hast du viel mehr Platz. Why'd you put the screw in the end and crack the wood? Warum musst du die Schraube hier ans Ende reinsetzen und damit das Holz zersplittern? And then I think to myself, I was never like this before. Und dann denke ich zu mir selbst, ich war doch vorher niemals so. Gosh, I'm getting worse. Ich werde schlimmer. I'm getting more impatient. Ich werde ungeduldiger. But I'm also becoming more dependent. Aber ich werde auch abhängiger. On God. Von Gott. I'm becoming more confident in His faithfulness. Und ich werde zuversichtlicher in seiner Treue. I'm growing in understanding. Ich wachse im Verständnis and in wisdom und in Weisheit and in trusting him to do what I can't do und dass ich ihm vertraue, dass er das macht, was ich nicht tun kann. And it seems that as I get older, my capacity in the natural is diminishing. Und es sieht so aus, dass meine Kapazität im Natürlichen immer niedriger wird. And so at the same time, my capacity in the spirit needs to climb. Und meine Kapazität im Geistlichen wächst und wächst und wächst. Because I need to pray, Lord. Weil ich muss beten, Herr. I seem to get so irritable when I work with people. Es scheint, als werde ich immer so schnell grantig, wenn ich mit Menschen arbeite. Please help me. Bitte hilf mir. So I can be the kindest person possible. Dass ich zur freundlichsten Person werde, die möglich ist. And then when someone says, it's so nice working with you. Und wenn dann jemand zu dir sagt, es ist so schön mit dir zu arbeiten. I can say I am what I am by the grace of God. Ich bin wer ich bin durch die Gnade Gottes. Trust me. Vertrau mir. Trust me. Vertrau mir. This is not me. Das bin nicht this ich. Is the Lord. Das ist der Herr. Because just trust me. Ask my wife. It's not me. Vertrau mir einfach oder frag meine Frau. Do I become easier to live with after 32 years of marriage? Ist es leichter mit mir zusammenzuleben nach 32 Jahren Ehe? I think it's tougher. Ich glaube, es wird schwieriger. I need God more. Ich bin mehr von Gott abhängig. Help me, help me. It seems like I'm diminishing. Help me. Oh Gott, hilf mir. Es geht schaut aus, es wird immer weniger. Our dependency grows. Aber unsere Abhängigkeit wächst. Our spirituality needs to grow. Unsere Geistlichkeit muss wachsen. If I'm only living morally, wenn ich nur moralisch lebe, then more and more pressure is on me. Dann empfange ich umso mehr Druck. Then the new wine is in the old wineskin. Dann ist der neue Wein in diesen alten Schläuchen. I'm doing ministry. Ich über den Dienst aus. I'm working for something in the church. Ich arbeite an irgendetwas für die Gemeinde. But it's not in spiritual light, it's in moral light. Aber es ist nicht im geistlichen Licht, sondern im and moralischen then I Licht. Explode. Und dann explodiere I have ich. No more capacity. Ich habe keine Kapazität mehr. I say, God, you know, I've had enough. Und ich denke mir, Gott, ich habe genug. Which is okay. Was in Ordnung ist. At times. Zu gewissen Zeiten. Just to recognize it early. Und aber es ist wichtig, dass man es frühzeitig erkennt. Not to keep trying in moral light until the whole thing just becomes an earthquake. Nicht, dass ich da weiter versuche im moralischen Licht, bis es zu einem Erdbeben wird. And a huge explosion. Und zu einer gewaltigen Explosion kommt. And then the whole wineskin is ruined. Und dann der ganze Weinschlauch ruiniert ist. God is not patching up my morality. Aber Gott wird niemals meine Moralität flicken. He is giving me a new garment. Er gibt mir ein neues Gewand. And this is the way we serve. Und das ist die Art und Weise, wie and wir the faster dienen. I recognize I can't do this, und je schneller ich erkenne, dass ich das nicht tun kann, and say, Holy Spirit, you can do this. Und anerkenne, Heiliger Geist, das kannst du tun. I can't work with this person. Ich kann mit dieser Person nicht zusammenarbeiten. Help me today. Bitte hilf mir help heute. Me not get grantig. Please, hilf mir bitte help heute, nicht grantig zu werden. Help me be kind. Hilf mir freundlich zu sein. Kindness is a fruit of the Spirit. Die Freundlichkeit ist eine Frucht help des Geistes. Me be good. Hilf mir gut zu sein. Help me be sensitive. Hilf mir sensibel zu help sein. Me understand where yeah. these people are at. Hilf mir zu verstehen, wo diese Person steht. Only you can do that. Nur du kannst das tun. Only you can do that in me. Nur du kannst das in mir tun. But if I slip into morality only, aber wenn ich nur in die Moralität zurückrutsche, I just slip into moral light, dann rutsche ich zurück ins moralische Licht. How do I know I did that? Woher weiß ich, dass mir das passiert ist? The chief characteristic of moral light, die Hauptcharakteristik des moralischen Lichtes ist, is pride, ist Stolz. Go to the next slide. By the grace of God, I am what I am. Aber durch die Gnade Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wow, Pastor Rob, you're such a great person to work with. Pastor Rob, du bist so eine großartige Person, mit der man zusammenarbeiten kann. By the grace of God. Ja, durch die Gnade Gottes. I'm telling you, it's God. Ich sage, es ist Gott. If you saw me this morning at home, you would know it was God. Okay, it's God. Also, wenn du mich heute früh erlebt hättest zu Hause, dann wüsstest du, dass es Gott ist. It's not I, but the grace of God that's with me. Das bin nicht ich, sondern die Gnade Gottes mir gegenüber. So we don't quit, we just take it to God and go higher. Und wir hören nicht auf, sondern wir bringen es zu Gott und steigen auf. Before my whole life explodes. Bevor mein ganzes Leben explodiert. Because if I try to live the godly life by myself, weil wenn ich probiere, das gottgefällige Leben zu führen, nur durch meine eigene Stärke, it's gonna destroy me. Dann wird es mich zerstören. Next verse. Where is boasting? Wo bleibt nun der Ruhm? There's no boasting. Es gibt keinen it's excluded. Ruhm. Er ist ausgeschlossen. By what kind of law? Of works? Durch was für ein Gesetz der Werke? By the law of faith. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. If my faith is in God working through me, wenn mein Glaube in Gott ist, dass er durch mich arbeitet, and I understand that, und ich das verstehe, and rehearse it in my mind, und es mir immer wieder vorsage in meinem and Kopf, say, wow, this was such a God day, und ich sage, hey, das war so ein guter Tag. Hi, hon, how you doing? Hey, Schatz, wie geht's dir? I've had a God day. Und ich habe so einen göttlichen Tag. I was so kind to people. It's unbelievable. So freundlich zu den Menschen. I mean, it was just great. It was wonderful. It just wasn't me. Großartig. Das war nicht mal ich. It was all God. It was perfect. Alles nur Gott. Wow. So perfekt. Awesome. Where's boasting? If I know it's God, then where's boasting? Aber wenn ich weiß, dass es Gott war, wo bleibt dann der Ruhm? When we boast, we have slipped into moral light. Wenn wir uns rühmen, dann sind wir zurückgerutscht ins moralische Licht. And we may have a great statement. Und wir machen vielleicht eine großartige Aussage. If Jesus died for me, I can endure this person. Wenn Jesus für mich sterben konnte, kann ich auch diese Person ertragen. It sounds good. Es hört sich yeah. gut an. But it's not spiritual. Aber es ist nicht geistlich. And you can't recognize that it's not spiritual until someone cuts through it with spirituality. Und du erkennst es nicht, dass es nicht Geistlichkeit ist, außer es kommt jemand durch mit Geistlichkeit. It looks good. It looks white. Es sieht gut aus und es wirkt weiß. But it's not. It's aber just es ist es gray. Nicht. Es ist einfach nur grau. Next verse. Romans 9:11. Römer 9:11. This is the famous chapter of probably the most theological debates ever on Romans 9. Also die größten theologischen Debatten und Diskussionen gehen über Römer Kapitel 9. If you read the chapter from moral light and spiritual light, Wenn du dieses Kapitel liest vom moralischen Licht und vom geistlichen Licht, it makes a lot of sense. Dann macht es aber viel Sinn. Talking about Esau and Jacob. Er spricht hier von Esau und Jakob. For the twins were not yet born and had not done anything good or bad. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, so that God's purpose according to his choice would stand, not because of works, but because of him who calls. Damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. The word call is kaleo. Und das Wort berufen ist kaleo. It's not about moral light. Es geht nicht um moralisches Licht. It's not about how good or bad they were. Es geht nicht darum, wie gut oder böse sie waren. It was about God's call. Es geht um Gottes Ruf. Who does God call? Wen beruft Gott? John 3:16. Johannes 3:16. Whosoever will. Wer auch immer will. Whosoever will may come. Wer immer auch will, soll kommen. Whosoever believes may come. Wer auch immer glaubt, soll kommen. Whosoever believes. Wer auch immer glaubt. May have eternal life. Soll ewiges Leben haben. Whosoever believes in Jesus, that is. Wer auch immer in Jesus glaubt. It's about the call. Es geht um den Ruf. It's not about me moving from bad to good. Es geht nicht darum, dass ich vom Schlechten zum Guten gehe. It's about me responding. Es geht darum, dass ich antworte oder reagiere. The text says that God loved Jacob and God hated Esau. Der Text sagt, dass Gott Jakob liebte, aber Esau hasste. Wow, how could God hate Esau? Wow, wie konnte Gott Esau hassen? He wasn't even born yet and God hated him. Er war noch nicht mal geboren und Gott hat ihn gehasst. That's cruel, man. Das ist wirklich grausam. Not even born yet. Esau didn't even do anything good or bad. Esau hat noch nichts Gutes oder Falsches gemacht. But it wasn't that God hated Esau. Gott hat aber Esau nicht gehasst. It was something about Esau that God hated. Es war etwas an Esau, das er gehasst hat. Esau wasn't a bad person. Esau war nicht eine schlechte Person. He was actually a good person. Er war eigentlich eine gute Person. He got married. Er war verheiratet. He didn't live with someone. Er hat nicht nur mit jemandem zusammen gelebt. He got married to two Canaanite girls. Er hat sich mit zwei kanaanitischen Frauen verheiratet. He got married to them. Er hat sich mit ihnen verheiratet. He married them. He did the right thing. Er hat das Richtige gemacht. Er hat das Gute gemacht. He was just spiritually immoral. Aber er war geistlich unmoralisch. He was indifferent. Er war gleichgültig. To the promises of God. Gegenüber der Verheißung Gottes. That's why it says he was immoral. Deswegen heißt es, dass er unmoralisch war. In Hebrews 12:15. In Hebräer 12:15. It was nothing bad about Esau. He was simply indifferent to God. Es war nichts Schlechtes an Esau. Er war Gott gegenüber nur gleichgültig. He was a good guy. Er war ein guter Kerl. Who was ungodly. Der nicht gottgefällig war. He was a good guy who lived without God. Ein guter Kerl, der aber ohne Gott gelebt hat. Jacob was not such a good guy. War nicht so ein guter Kerl. He was a liar. Er war ein Lügner. He was a trickster. Er war so ein Trickster. He was a mama's boy. Er war ein Muttersöhnchen. He was a manipulator. Er war manipulativ. But he was responsive to God. Er hat auf Gott reagiert. And God's saying it had nothing to do with good or bad. Und Gott sagt, es hat nichts zu tun mit gut oder schlecht. It had to do with the call. Es hatte mit dem Ruf zu tun. And Jacob responded. Und Jakob hat darauf reagiert. Now look at the next verse and we'll start to close. Und schauen wir uns den nächsten Vers an, mit dem wir dann abschließen. This is from Matthew 22. Das ist Matthäus 22. The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. Mit dem Reich des Himmels ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. And he sent out his slaves to call. Kaleo, same word, to call those who had been invited, same word, kaleo, to the wedding feast, and they were unwilling to come. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen, kaleo, zur Hochzeit zu rufen, wieder das Wort kaleo, und sie wollten nicht kommen. Next verse. Again, he sent out other slaves, saying, tell those who have been invited, kaleo, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatted livestock are all butchered. Everything is ready. Come to the wedding feast. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, wieder dieses Wort Kaleo, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Next verse. But they paid no attention. Sie aber kümmerten sich nicht. This is the problem. Das ist das Problem. This is our greatest enemy. Das ist unser größter Feind. Indifference to God. Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Being struggling with being bad is not our problem. Gegen dieses schlechte oder Problem mit dem Schlechtsein zu haben ist nicht unser Problem. It's struggling with being indifferent to God's grace. Sondern unser Kampf ist gegen diese Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Gnade. If I spend my time trying to be good instead of bad, wenn ich meine Zeit darauf verwende, gut anstatt schlecht zu sein, instead of being with God, anstatt die Zeit zu verwenden mit Gott versus zu sein, without God, anstatt die Zeit ohne Gott zu verbringen, they paid no attention. Sie kümmerten sich and nicht went darum. Their way, one to his farm, another to his business. The rest seized the slaves and mistreated them and killed them. Darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Next verse. And the king was out. It was enraged. Der König aber wurde zornig. Do you know what God gets mad at more than anything? Wisst ihr, worüber Gott sich mehr ärgert als über alles andere? It's not that we struggle with being bad. Nicht, dass wir so Schwierigkeiten haben, weil wir schlecht sind. It's that we don't care about him. Sondern, dass wir uns nicht um ihn kümmern. Because if we're in a relationship with him, weil wenn wir in einer Beziehung mit ihm wären, he'll make us better. Dann würde er uns besser machen. By living through us. Weil er durch uns lebt. He wants to do it. Er möchte es machen. He wants the glory. Er möchte die Herrlichkeit. But we become indifferent, and this is the thing that gets God more angry than anything. Aber wir werden gleichgültig, und das erzürnt Gott mehr als alles andere. Because he's prepared everything for us. Weil hat schon alles für uns vorbereitet. I die for your sin, that's out of the way. Ich bin schon für deine Sünde gestorben, das steht nicht mehr im Now Weg. I can do it through you through the Holy Spirit. You don't even have to do that. Jetzt kann ich die Dinge durch dich machen durch den Heiligen Geist, also everything das musst is prepared. Tun. Everything is prepared. Alles ist vorbereitet. For alles. Us to walk in. Dass wir einfach nur weitergehen. And then for some crazy reason, aber aus irgendeinem verrückten Grund, we slip back into moral light. Rutschen wir zurück ins moralische Licht. I've got to do this. Na, ich muss das aber machen. If Jesus died for me, I can love my teenager. Wenn Jesus für mich gestorben ist, dann kann ich auch meinen Teenager lieben. I mean, if Jesus died for me, I can endure a hot service. Wenn Jesus für mich gestorben ist, kann ich auch so einen heißen Gottesdienst durchstehen. If Jesus died for me, I better go to church today. Wenn Jesus für mich gestorben ist, dann sollte ich besser in den Gottesdienst heute gehen. All moral light. God looks down and says, "What is that all about?" Und das ist alles nur moralisches Licht und Gott schaut herab und denkt sich, was soll das alles? I want to live through you. Ich möchte durch dich leben. When you can't do it, let me know. Wenn du es nicht schaffst, dann lass es mich wissen. When you come to a road bump, tell me. Wenn du zu so einer Straßenschwelle kommst oder so Hindernis kommst, dann sag's mir. He said to his slaves, "The wedding is ready. Those who were called were not worthy." Und er sagte zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Why? Because they were bad? Warum? Weil sie schlecht waren? No, because they were indifferent. Nein, sondern sie waren gleichgültig. Therefore, go therefore to the main highways, as many as you find. Invite them to the wedding feast. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Those slaves went out into the streets and gathered together all they found. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden. Both evil and good. Beide die Bösen als auch die Guten. And that word evil is the worst form of evil, Poneros. Und dieses Böse ist die schlimmste Form von Bosheit im They found the worst people you could find, and they invited them. Sie fanden die schlimmsten Leute, die du finden kannst, und haben sie eingeladen. Master, should we differentiate between who we're inviting? Herr, sollen wir irgendwie entscheiden, wen wir einladen und wen nicht? I mean, there's some pretty strange people out there. Ich meine, da gibt's wirklich schon sehr merkwürdige Menschen da draußen. We got the Mafia, we got all kinds of people out there. Es gibt die Mafia da draußen und alle anderen Arten von Leuten. How should we decide? Wie sollen wir das entscheiden? Invite them all. Ladet sie alle ein. And the ones who come, they come. Und diejenigen, die kommen wollen, die kommen. And that's what happened. Und das ist auch passiert. And the wedding hall was filled. Und der Hochzeitssaal wurde voll. Verse 14. For many are called. Vers 14. Denn viele sind berufen. God is calling the whole world. Gott ruft die ganze Welt. But few are chosen. Aber wenige sind auserwählt. Because most people will remain indifferent. Weil viele Menschen werden gleichgültig. And if you talk to them. Und wenn du mit ihnen redest. You think you'll go to heaven if you die? Und sie fragst, glaubst du, kommst du in den Himmel, wenn du stirbst? Well, I hope so. Ich hoffe. I'm not that bad. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht so schlimm. I'm not that bad. Also und wenn nicht, dann bin ich nicht so schlimm. I mean, I'm not that good, but I'm not that bad. Ich meine, ich bin nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Everything is on the level of moral light. Und alles ist auf diesem Level des moralischen Lichts. And they're lost. Und sie sind verloren. Because moral light will kill me. Weil das moralische Licht mich töten. Few are chosen because few are willing. Wenige sind ausgewählt, weil nur wenige willens sind. And this is, has to be our life. Und das muss unser Leben sein. I think there's one more verse. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten. And stones those who are sent to her. Und steinigt die, zu ihr gesandt sind. Jesus says, how often I wanted to gather your children together. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. The way that a hen gathers her chicks under her wings. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. But you were unwilling. Und ihr habt nicht gewollt. Next verse will close. This comes out of Romans 10. Das ist aus Römer 10. God says, I was found by those who did not seek me. Gott spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. And as for Israel, he says, zu Israel aber sagt er, all the day long I have stretched out my hands to a disobedient and abstinent people. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. All the day long God is stretching out his hands toward us. All the day long. Streckt Gott seine Hände zu uns aus. That's the truth. All the day long. Den ganzen Tag lang. All we have to say is, God, I can't do this exam. Help me. Und alles, was wir sagen müssen, Herr, ich schaffe diese Prüfung nicht. I can't study for this, please. I'm falling asleep. Help me. Help me. Herr, ich kann dafür nicht lernen. Ich schlafe immer wieder ein. I need your wisdom. I need your understanding. Ich brauche deine Weisheit. I can't do this. Help me. Ich kann das nicht machen. Bitte hilf mir. Bring me above myself. Hebe mich über mich selbst hinauf. And you know darüber. What? Und wisst ihr was? He does it. Er macht das. When I least expect it, suddenly was it's just there. Erwartet, auf einmal ist es da. And he's living through me. Und er lebt durch mich. That's our life. Und das ist unser Leben. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe someone's here today. Vielleicht ist heute jemand hier. It's your first time here. Du bist zum ersten Mal hier. If you died today, where would you go? Wenn du heute sterben würdest, wo würdest du hingehen? Would you be with God? Würdest du mit Gott sein? Have you ever received God's love into your life? Hast du jemals Gottes Liebe in dein Leben eingeladen? Have you ever said, Jesus, take my life? Hast du jemals gebetet, Jesus, nimm mein Leben? And live through me? Und lebe durch mich. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. Have you ever begun a personal relationship with the Lord? Hast du jemals eine persönliche Beziehung mit dem Herrn begonnen? He knows your name. Er kennt deinen Namen. He knows where you are today. Er weiß, wo du heute bist. He knows what you went through this morning. Er weiß, was du heute Morgen durchgemacht he hast. He knows what you ate. Er weiß, was du gegessen hast. He knows what time you got up. Und er weiß, wann du aufgestanden he bist. He knows where you work and your family situation. Er weiß, wo du arbeitest und er kennt deine Familiensituation. He knows the day you were born. Er kennt den Tag, an dem du geboren wurdest. He knows how many hairs are on your head. Und er weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf and sind. And he loves you deeply. Und er liebt dich von ganzem His Herzen. His hands are stretched out toward you today. Seine Hände sind ausgestreckt zu dir. He's saying, come. Und er sagt, komm. Come to me. Komm zu mir. Would you come to him today? Würdest du heute zu ihm kommen? Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? Pray this prayer. Bete dieses Gebet. Jesus, I'm coming. Jesus, ich komme. I'm coming. Ich komme. If you're a believer and you're far away from God, wenn du ein Gläubiger bist, der weit weg von Gott ist. Jesus, I'm coming. Sag, Jesus, ich komme. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Or come back into my life. Oder komm zurück in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. Of not just the bad, but cleanse me of the good. Nicht nur vom Schlechten, sondern auch vom Guten. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Father, protect us from indifference. Vater, beschütze uns vor der Gleichgültigkeit. When we are prospering, when things are going well, it's easy to forget God. Wenn wir fruchtbar sind und Dinge immer besser werden, dann geht es schnell, dass wir Gott vergessen. Wenn es uns gut geht. Wenn es uns gut geht. Yeah, it's easy to forget him. Dann ist es leicht, Gott zu vergessen. Let's take the example of Daniel. Nehmen wir das Beispiel von Daniel. When he was prospering, he was one of the highest officials in Babylon. Als es ihm immer besser ging, wurde er irgendwann zum höchsten Beamten in Babylon. You know what he did? Wisst ihr, was er getan hat? He prayed three times a day. Er hat dreimal täglich gebetet. Why? Warum? Because he wanted to keep the connection with God. Weil er die Verbindung zu Gott aufrechterhalten wollte. He didn't want the riches and the fame to make him indifferent. Er wollte nicht, dass der Ruhm und der Reichtum ihn gleichgültig machen. And Father, I pray that for us. Und Vater, ich bete das für uns. We live in one of the most beautiful cities in the world. Wir leben in einer der schönsten Städte der Welt. We have food, we have shelter. Wir haben Nahrung und wir haben Unterkunft. Jesus, we don't want to be indifferent in our prosperity. Und Jesus, wir wollen nicht gleichgültig sein in unserem Reichtum. Put in us a heart that hungers after you. Gib uns ein Herz, das nach dir hungert. Let us draw near to you when things are going good. Hilf uns, dass wir dir näher kommen, wenn es uns gut geht. That we would think of you, that we would bring you into our lives, into our situations every day. Dass wir an dich denken und dich in unser Leben führen, in unsere Situationen mit hineinnehmen, jeden Tag. We want this close fellowship with you. Wir wollen diese enge Gemeinschaft mit dir haben. And Father, if we don't have that, then give us the hunger. Und wenn wir das nicht haben, dann gib uns den Hunger danach. We don't want to put new wine in our old wineskins. Wir wollen keinen neuen Wein in unsere alten Weinschläuche füllen. We want to be filled with your spirit. Wir wollen mit deinem Geist gefüllt sein. And we have a word, another word today. Wir haben noch ein Wort empfangen. Es ist auf Deutsch, ich gebe es dir. Gott möchte euch an sein Versprechen erinnern. God wants to remind you of his promise. Ich will eure Trauer in Freude verwandeln und will euch trösten. Euren Kummer will ich wegnehmen und euch stattdessen Freude schenken, aus Jeremia 31,13. I will turn your mourning into joy. I will comfort you and exchange your sorrow for rejoicing. Hört auf, herumzuirren und euren Frieden und eure Zufriedenheit in anderen Dingen, an anderen Orten zu suchen. Stop wandering in the wilderness. Stop placing your joy and your peace in things other than me. Ihr seid mein Volk, wie es die Israeliten waren. You are my people, just like the Israelites. Ich will euch ins heilige Land führen. I will bring you into the promised land. Auch ihnen habe ich damals versprochen. And I also promised them. Ich werde euer Denken mit meinen Gesetzen füllen. I will put my instructions deep within them. Und ich werde es in eure Herzen schreiben. And I will write them on their hearts. Jeremia 31,33. Yeah. So Father, we want this kind of relationship with you. Vater, wir wollen diese Art der Beziehung mit dir. Where you by your spirit write your words in our hearts. Wo du durch deinen Geist dein Wort in unser Herz schreibst. Where we come to the end of ourselves, the end of our strength. Wo wir ans Ende von uns selbst kommen und ans Ende unserer eigenen Stärke. And we cry out to you. Und wir zu dir hinausrufen. Just thank him right now. Thank you for the situation you wish you didn't have right now. Und danke ihm jetzt für die Situation, von der du dir wünschst, dass du sie nicht erfahren müsstest. Why? Warum? It's bringing you into dependence. Weil es führt dich in die Abhängigkeit. It's bringing you to hunger for him. Es bringt dich dazu, dass du nach ihm Hunger bekommst. Father, I pray for those here who are sorrowful. Vater, ich bete für diejenigen, die voller Sorge sind. Jesus, that you, like you promise, will turn their mourning into joy. Jesus, dass du, so wie du es versprochen oder verheißen hast, ihre Trauer in Freude verwandelst. And that you would give them a new spirit. Dass du ihnen einen neuen Geist schenkst. A spirit of lightness. Einen Geist der Leichtigkeit. And Father, we want to pray for our friends in Germany right now. Und Vater, wir beten jetzt für unsere Freunde in Deutschland. Thank you that you are with them. Danke, dass du bei ihnen bist. Thank you that you comfort them. Danke, dass du sie tröstest. Thank you that your presence is so felt right now by them. Danke, dass sie deine Gegenwart jetzt so spüren können. Thank you that you will carry them through this. Und danke, dass du sie durch diese Situation durchtragen wirst. Jesus, we pray also for the three children. Vater, wir bitten auch für die drei Kinder. That you would Please protect them. Dass du sie bitte beschützen sollst. And that you would also bring them through this as far as they can understand. Und dass du sie auch dadurch führst, je nachdem wie sehr sie es schon verstehen. We thank you and we praise you. Wir danken dir und wir preisen dich. In your name. In deinem Namen. Amen. Amen.